»Sie sind mir aber auch ein Fischersmann«, sagt da jemand hinter mir. Ich drehe mich um und sehe einen Zollbeamten stehen, der mir die ganze Zeit zugesehen hat und jetzt laut lacht. »Aber da sind doch mehr Fische drin. Das Wasser ist ja nicht so klein«, sage ich, während ich wieder Blutwurst an den Haken spieße. »Sicher sind da mehr drin. Das war doch aber ein ganz guter, dicker Fisch.« »Sicher war er das. Er hatte ja meine ganze Büchse Blutwurst im Magen. Da soll er nicht dick sein.« »Warum fischen Sie denn da überhaupt, wenn Sie so gute Fische wieder hineinwerfen?« »Damit, wenn mich heute Abend jemand fragen sollte, was ich den ganzen Tag getan habe, ich sagen kann, ich hätte gefischt.« »Dann fischen Sie nur weiter«, sagt der Zollbeamte und geht. Dass Fischen betätigte Philosophie ist, verstehen die wenigsten Menschen. Es ist doch nicht des Habens wegen, dass man lebt, sondern des Wünschens, des Wagens, des Spielens wegen, dass man lebt. Da, schon wieder einer. Hätte ich nur den vorigen nicht gehen lassen, dann wäre nun schon bald eine Portion zusammen. Aber ich werde doch keine Klassenunterschiede einführen. Den anderen habe ich freigelassen, nun kann ich doch diesen nicht seiner Dummheit wegen zum Tode verurteilen. Das heißt, Dummheit verdient eigentlich immer und überall die Todesstrafe. Vorläufig wird sie nur mit Sklaverei bestraft. Wenn ich wüsste, ich bekäme noch 3 solche, wie du einer bist, dann müsstest du hier dran glauben. Ich habe Appetit auf Fische. Aber du bist ein köstliches, kleines, lebendiges Wunder. Na, gehe schon wieder rein in das weite Meer. Hoppla! Freiheit ist doch das Größte und Beste am Leben. Ja, Teufel nochmal! Soll ich euch denn allen hier die Hand geben? Schon habe ich abermals einen in der Hand. Ich weiß genau, wenn ich dich jetzt hier behalte, beißt kein einziger mehr an, weil sie dann alle wissen, sie können sich auf mich nicht verlassen. Und mit dir allein kann ich nichts anfangen. Es würde sich gar nicht lohnen, rauszugehen und ein Feuer deinetwegen anzuzünden. Wie lange hat das liebe Leben an dir gebaut, um dich zu dieser unwichtigen Größe zu bringen? 6 Jahre? Vielleicht 7? Nun soll ich dich in einer Sekunde mit einem Hieb töten und dein Leben beenden? Zieh ab, freue dich des blauen Meeres und deiner Gefährten. Da schwänzelt er lustig von dannen. Gelbürschchen, du weißt, was Freiheit wert ist. Freue dich ihrer, schätze sie und sei glücklich. Das ist aber ein recht merkwürdiger Eimer, der da angeschwommen kommt. Sie macht gerade los und kommt nicht gut ab. Sie schleppt und schlittert und kratzt am Kai entlang. Offenbar will sie nicht raus, ist wasserscheu. Aber ganz gewiss, Sir, man kann sich drauf verlassen. Es gibt auch wasserscheue Schiffe. Yes, Sir. Das ist überhaupt der Fehler, der so oft gemacht wird, dass man den Schiffen die Persönlichkeit abstreitet. Die haben ihre Persönlichkeit, ihre Launen genauso gut wie ein Mensch. Diese alte Tante hier war eine Persönlichkeit. Das sah ich auf den ersten Hieb. Mit der war nicht gut Salz lecken. 19. Manches Schiff habe ich gefahren. Das wissen die Götter. Und 1000 Schiffe habe ich gesehen. Das glaubt mir Thomas. Aber nie vorher habe ich ein Schiff gesehen, das diesem gleich gewesen wäre. Der ganze Rahmen, um damit gleich zu beginnen, war nicht nur ein guter Spaß, nein, der war eine Unmöglichkeit. Wenn man diese Kanne ansah, zweifelte man, dass sie je auf dem Wasser schwimmen könnte. Viel eher schon glaubte man, dass sie ein gutes Transportmittel durch die Wüste Sahara sein müsse und mit Leichtigkeit die besten Kamele schlagen könnte. Ihre Form war weder modern noch mittelalterlich. Es wäre ein ganz vergebliches Bemühen gewesen, sie in irgendeine Periode der Schiffsbaukunst einzureihen. Am Bug trug sie den Namen Joricke. Aber der Name war so dünn und so verwaschen, als ob sie sich schämte, so zu heißen. Achtern sollte der Seevorschrift gemäß ihr Heimatort zu lesen sein. Aber wo sie her war, das wollte sie niemand verraten. Wahrscheinlich schämte sie sich auch ihres Wohnortes. Auch ihre Nationalität hielt sie streng geheim. Offenbar war ihr Pass nicht ganz in Ordnung. Jedenfalls war die Nationalitätsflagge, die auf dem Flaggenstock am Stern auswehte, so bleich, dass sie für jede Farbe aufnahmefähig war. Außerdem war die Flagge ganz ausgefranst, als ob sie in allen Seeschlachten der letzten 4000 Jahre den kämpfenden Flotten vorangeweht hätte. Welche Farbe ihr Kleid hatte, konnte ich nicht ergründen, obgleich das ja in mein Spezialfach schlug. Allem Anschein nach zu urteilen, war das Röckchen einmal in einer fern zurückliegenden Zeit schneeweiß gewesen, weiß wie die Unschuld eines neugeborenen Kindleins. Aber das muss sehr lange her sein. Das muss gewesen sein in dem Jahr, als sich Abraham mit der Sarah verlobte, in Ur, in Chaldea. Die Kanten der Reling waren einmal grün gewesen. Auch das war lange, lange her. Seit jenen fernen Tagen hatte die Jorike einige hundert neue Anstriche erlebt, wie es ja dem Laufe der Zeiten entsprach. Aber die Deckarbeiter hatten sich nie die Mühe gemacht, die alte Farbe abzuklopfen. Wahrscheinlich war ihnen das untersagt worden. Jedenfalls war der neue Anstrich immer wieder auf den alten gekommen. Dadurch hatte die Jorike nun einen Umfang erhalten, der sie doppelt so groß erscheinen ließ, als sie in Wirklichkeit war. Würde man sich die Arbeit gemacht haben, die einzelnen Anstriche sorgfältig abzupellen, dann hätte man genau feststellen können, welche Art von Farbe jedes einzelne Jahrhundert verwandte. Selbstverständlich, um nicht der Übertreibung angeschuldigt zu werden, hätte man die Farbe nicht nur an dem Außenkleid abpellen dürfen, wo die Jorike verhältnismäßig noch am jüngsten war, weil man sie ab und zu in ein Verschönerungsinstitut geschickt hatte. Nein, man hätte die Farbe an allen Teilen des Schiffes, insbesondere also an den Inneneinrichtungen, abziehen müssen, um zu erfahren, in welchen Farben die große Festhalle Nebukadnezars gehalten war, worüber wir ja heute noch im Unklaren sind, was uns allerlei Sorgen bereitet. Das Kleid sah zum Höllenerbarmen niederträchtig aus. Da waren große Flächen, wo die Deckarbeiter es mit einem schönen, saftigen Bolschewistenrot versucht hatten. Dann aber schien der Eigentümer oder der Kapitän diese Farbe nicht zu lieben und man malte weiter mit Adelsblau. Das Rot hatte Geld gekostet und man ließ es ruhig stehen. Anstrich war Anstrich und dem fressenden Salzwasser ist es gleichgültig, ob es Bolschewistenrot oder Freiheitsgrün zu fressen hat. Die Hauptsache ist, dass Wind und Wogen etwas zu fressen kriegen. Sonst fressen sie das Schiff. Der nächste Besitzer wieder dachte, dass ein schwarzes Schiff schöner sei und ein fettes Schwarz die misstrauischen Augen der Versicherungsgesellschaften besser verkleistern möchte als irgendeine andere Farbe. Aber nie wagte jemand, sich so hoch in die Kosten zu versteigen, dass er das, was einmal gestrichen war, mit der neuen Farbe überstrichen hätte, um dem ganzen Kleid eine einheitliche Nuance zu geben. Nur keine überflüssigen Ausgaben. Es war ja ein... Halt, das will ich noch nicht sagen, denn ich weiß es noch nicht. Aber ein alter Salzwasserfisch riecht frühzeitig. Und ich bin ein alter Salzwasserfisch, wenn es aufs Riechen ankommt. Wenn nun Jorike auf Fahrt war oder in einem Hafen lag, reichte die Farbe nicht mehr und es wurde mit den Farben weitergemalt, die gerade noch da waren. Der Skipper schrieb nur immer an, Farbe gekauft, Farbe gekauft, Farbe gekauft. Er schrieb das sehr schön und schwungvoll. Niemand kann von seinem Lohn allein leben. Aber die Farbe wurde nicht gekauft, sondern alles, was da war, wurde aufgebraucht. Ob es braun, grün, violett, zinnober, gelb oder orange war. Also, so sah die Jorike von draußen aus. Mir wäre vor Schreck bald die Angelschnur aus der Hand geflitscht, als ich dieses Meerungeheuer zum ersten Male sah. Das kommt aber davon, wenn man den Deckarbeitern im Hafen keinen Tagesurlaub gibt, aus lauter Geiz. Der Bootsmann, genannt The Bosun, weiß nicht, was er mit ihnen machen soll. Und dann müssen sie anstreichen, von morgens um 7 bis nachmittags um 5. Streichen, streichen, streichen, solange noch ein Pinselstiel auf der Welt ist und noch eine alte Blechbüchse an den Rändern eine Schicht verdickter und verkrusteter Farbe hat. Nun müssen die Deckarbeiter beim Streichen draußen an der Bordwand an Tauen hängen oder sie sitzen auf schmalen Brettern, die an Tauen heruntergelassen werden. Kommt es nun vor, dass der ganze Kasten plötzlich einen gehörigen Schubs kriegt, sei es durch eine unerwartete große Welle oder durch das Aufrühren eines großen vorbeifahrenden Rieseneimers oder weil beim Gezeitenwechsel den Fangtau nicht richtig nachgegeben wurde, dann fliegt der Anstreicher mit seiner Todesschaukel los von der Bordwand. Weil er nun lieber sein Leben retten will als den Farbeimer, so geht natürlich der Farbeimer über Stack und die bunte Tunke läuft an der Bordwand herunter. Der Eimer ist zwar gerettet und der Mann auch, der Eimer hing an einem Tau und der Mann angelte noch rechtzeitig ein Tau, aber die Farbe. An der Eurike konnte man außer den verschiedenen Farbversuchen noch ganz genau alle Püffe nachzählen, die das gute Schifflein während des Anstreichens in den letzten 10 Jahren erlebt hatte. Diese Farbenergüsse zu überstreichen, wäre Verschwendung gewesen. Es war Farbe, und der Zweck, mit Farbe die mancherlei Schönheitsfehler der Eurike zart fühlend zu verdecken, war ja durch den Puff erfüllt worden. An und für sich war es schon teuer genug, weil ja nicht alle Farbe bei dieser Gelegenheit auf der Eurike blieb, sondern ein Teil im Meer verschwand und der andere Teil auf den Hosen des Deckarbeiters hängen blieb, wo er ganz überflüssig war. Mit diesen angestrichenen Hosen, die man jetzt hinstellen kann, ohne dass sie umfallen, ist das Ereignis keineswegs beendet. Nun kommt erst noch die Auseinandersetzung mit dem ersten Offizier, der die Meinung vertritt, dass die Farbe wertvoller sei als der Mann, und statt an sein unwichtiges Leben zu denken, hätte er zuerst an die wertvolle Farbe denken sollen. Deckarbeiter kann er auf dem Straßenpflaster auflesen oder unter dem Galgen wegholen, aber Farbe kostet Geld, und der Skipper wird ihm einen Mordsspektakel machen, weil er nun wieder nicht mit dem Farbenbuch und mit der Rubrik Farbe gekauft zurechtkommt. Häufig endet dieses Gespräch, nachdem in den üblichen Fluchkanonaden alle Munition verschossen wurde, damit, dass der gerettete Deckarbeiter sich seinen Lohn geben lässt, den Sack vollpfropft, über die Planke geht und dem Schiff Großfeuer in den Kohlenbunkern wünscht, wenn es 1500 Meilen off the coast ist. Einen verrückten Menschen erkennt man oft schon am Äußern, am Aussehen seines Gesichts, an der Zusammenstellung seiner Kleidung. Je verrückter er ist, umso auffallender wird sein Aussehen sein. Man konnte nicht gut sagen, dass die Eurike einem vernünftigen Schiffe, einem geistig normalen Schiffe gleich oder auch nur ähnlich gesehen hätte. Das wäre eine Beleidigung für alle anderen Schiffe der 7 Meere gewesen. Ihr Aussehen stimmte so vortrefflich mit ihrem Geist, mit ihrer Seele, mit ihrem Wesen und mit ihrem Betragen überein, dass man an der geistigen Gesundheit der Eurike mit Recht zweifeln musste. Es war ja nicht nur das äußere Kleid, nicht nur die Farbe. Alles, was man von dem Boote sehen konnte, stand in vollem, ungetrübtem Gleichklang mit der Haut und dem Gesicht. Die Lademasten standen wie dürre Äste fuchtelnd in der Luft. Wenn durch den Schornstein der Länge nach eine Kugel geschossen worden wäre, auch wenn es nur eine Revolverkugel gewesen wäre, sie wäre nie am anderen Ende herausgekommen. Aber Rauch geht ja auch um Ecken. Andernfalls hätte die Eurike nie rauchen können. Aus dem Schornstein jedenfalls nicht. Wie die Brücke mit dem übrigen Schiff in Verbindung stand, konnte ich nicht herausfinden. Es sah so aus, als ob, wenn das Schiff abfuhr, es nach einer Stunde wieder umkehren musste, um die Kommandobrücke abzuholen, die im Hafen zurückgeblieben war. Denn der Skipper hätte es von seinem Standort aus nicht bemerken können, dass das Schiff schon eine Stunde unterwegs war. Und nur wenn der Steward auf die Brücke gegangen wäre, um dem Skipper zu sagen, dass sein Essen in der Messe sei, hätte man herausgefunden, dass die Brücke mit dem Skipper drauf nicht mitgekommen war, sondern irgendwo im letzten Hafen schwebte oder festgeklemmt war. Als ich nun da auf der Mauer saß, so emsig mit Fischefang beschäftigt, und ich sah die Eurike, da lachte ich. Da lachte ich so laut und so ungeheuerlich, dass die gute Eurike einen Schreck bekam und um eine halbe Schiffslänge zurückglitt. Sie wollte nicht raus ins Wasser und wollte nicht. Sie kratzte und schrammte am Kai, dass es einen Hund jammern konnte und man Mitleid bekam mit dem beklagenswerten Tantchen, das da wieder hinausgetrieben werden sollte in die grausame Welt wilder Mächte und Elemente. Aber niemand empfand Mitleid mit ihr. Ich hörte das Knarren und Quietschen der Winschen und das Hin- und Herlaufen und wusste, die werden jetzt das Tantchen gründlich vermöbeln und bös einheizen. Und dann muss sie eben doch hopsen. Was kann schließlich ein alleinstehendes Mädchen gegen so viele raue Fäuste auf die Dauer machen? Sie kann kratzen und beißen, aber sie muss hervor hinter dem Zaun und muss mit zum Tanz gehen, ob ihr danach zumute ist oder nicht. Wenn so ein sprödes Dämchen erst einmal die Musik hört, dann ist sie die tollste von allen. So war es sicher auch mit der Eurike. Erst mal glücklich drin im Wasser, dann würde sie rennen wie ein junger Teufel, um nur schnell wieder in einem anderen Hafen zu sein, wo sie sich ausruhen kann und von vergangenen Zeiten träumen, als man sie nicht so wild herumjagte wie in diesen hastigen Tagen. Sie ist doch schließlich keine Junge mehr und schon ein wenig schwer auf den Beinen. Wäre sie nicht so dick angezogen, würde sie sicher auch noch frieren in dem kalten Wasser, denn das Blut rennt nicht mehr so frisch durch die Adern wie damals, als sie den Begrüßungsfestlichkeiten zusah, die von Kleopatra zu Ehren des Antonius veranstaltet wurden. 20. Nach dem Aussehen eines Schiffes kann man genau die Beköstigung und die Behandlung der Mannschaft beurteilen, sobald man erst einmal eine Weile Salzwasser gerochen hat. Da bildet sich manch einer ernsthaft ein, dass er vom Meere, von Schiffen und Seeleuten etwas verstünde, wenn er ein Dutzend Mal auf einem Passagierschiff, vielleicht sogar Staatskabine, über Ozeane gefahren ist. Aber ein Fahrgast lernt weder etwas vom Meer noch etwas von einem Schiff und noch viel weniger etwas vom Leben der Mannschaft. Die Stewards sind keine Mannschaft und die Offiziere sind auch keine Mannschaft. Die einen sind nur Kellner und Hausdiener und die anderen sind nur Beamte mit Pensionsberechtigung. Der Skipper kommandiert das Schiff, aber er kennt es nicht. Wer auf dem Kamel reitet und den Ort angibt, wo er hinreiten will, weiß nichts von dem Kamel. Der Kameltreiber allein kennt das Kamel. Zu ihm spricht das Kamel und er spricht zu dem Kamel. Er allein kennt seine Sorgen und seine Schwächen und seine Wünsche. So ist es auch mit einem Schiff. Der Skipper ist der Kommandant, der Vorgesetzte, der immer anders will, als das Schiff will. Ihn hasst das Schiff, wie alle Vorgesetzten und Kommandanten gehasst werden. Und lediglich, wenn Kommandanten wirklich einmal geliebt werden, oder es wird gesagt, dass sie geliebt seien, so werden sie nur darum geliebt, weil man in dieser Weise am besten mit ihnen und mit ihren Schollen zurechtkommt. Aber die Mannschaft ist es, die das Schiff liebt. Die Mannschaft sind die echten und wahren Kameraden des Schiffes. Sie putzen an dem Schiff herum, sie streicheln es, sie kosen es, sie küssen es. Die Mannschaft hat häufig kein anderes Heim als das Schiff. Der Kommandant hat ein schönes Haus irgendwo auf dem Lande, er hat seine Frau, er hat seine Kinder. Es haben auch manche Seeleute eine Frau oder Kinder, aber ihre Arbeit mit dem Schiff und auf dem Schiff ist so hart und ermüdend, dass sie nur an das Schiff denken können und die Familie daheim völlig vergessen, weil sie keine Zeit haben, an ihr Zuhause zu denken. Denn wenn sie anfangen wollen, an das Zuhause zu denken, dann beginnen sie gleich zu schlafen, weil sie zu müde sind. Das Schiff weiß ganz genau, dass es keinen Schritt gehen könnte, wenn die Mannschaft nicht wäre. Ohne Skipper kann ein Schiff laufen, ohne Mannschaft nicht. Der Skipper könnte nicht mal dem Schiff etwas zu essen geben, weil er nicht versteht, wie er aufschmeißen muss, damit die Feuer nicht ausgehen und doch die meiste Hitze geben, ohne Verdauungsstörungen zu erzeugen. Mit der Mannschaft spricht das Schiff, mit dem Skipper und den Offizieren nie. Der Mannschaft erzählt das Schiff Märchen und wunderschöne Geschichten. Alle meine Seegeschichten haben mir die Schiffe erzählt und keine Menschen. Das Schiff lässt sich auch gern etwas erzählen von der Mannschaft. Ich habe gehört, dass Schiffe lachten und kicherten, wenn die Mannschaft sonntagnachmittags auf Deck saß und sich Witze erzählte. Ich habe Schiffe weinen sehen, wenn traurige Geschichten erzählt wurden. Und ich habe ein Schiff bitterlich schluchzen hören, weil es wusste, dass es auf der nächsten Fahrt untergehen würde. Es kam auch nie wieder und stand später bei Lloyd's auf der Liste verschollen. Das Schiff ist immer auf Seiten der Mannschaft, nie auf Seiten des Skippers. Der Skipper arbeitet nicht für das Schiff, er arbeitet für die Kompanie. Die Mannschaft weiß häufig gar nicht, zu welcher Kompanie das Schiff gehört. Sie macht sich keine Gedanken darüber. Sie kümmert sich nur darum, was das Schiff selbst angeht. Wenn die Mannschaft unzufrieden ist oder rebelliert, rebelliert das Schiff sofort mit. Streikbrecher hasst das Schiff mehr als den Boden des Meeres. Und ich habe ein Schiff gekannt, das mit einer ganzen Horde von Streikbrechern auf der ersten Ausfahrt, beinahe noch in Sicht der Küste, glatt auf den Boden ging. Keiner kam mehr zurück. Es ging lieber selber unter, als von Streikbrechern begrapscht zu werden. Yes, Sir! Wird die Mannschaft schlecht beköstigt oder schlecht behandelt, das Schiff nimmt sofort Partei für die Mannschaft und schreit in jedem Hafen die Wahrheit so laut hinaus, dass sich der Skipper die Ohren zuhalten muss und oft genug eine Hafenkommission aus dem Schlafe gescheucht wird und nicht eher Ruhe findet, bis sie eine Untersuchung angestellt hat. Ich glaube sicher, dass man mich für ein ganz verfressenes Subjekt hält. Aber für den Seemann ist ja das Einzige, womit er sich außer seiner Beschäftigung mit dem Schiff befassen kann, das Essen. Andere Freuden hat er nicht, und hart arbeiten verursacht einen gesunden Hunger. Das Essen ist ein wichtiger Bestandteil seines Lohnes. Auf der Eureka aber, wie sie auch laut genug hinausschrie, wurde der elendste Fraß für die Mannschaft gegeben, den eine geizige Kompanie und ein Skipper, der auf Nebenverdienste sehen musste, nur herstellen konnte, um die Mannschaft eben gerade noch am Leben zu erhalten. Wie der Skipper selbst beschaffen war, verriet Eurike jedem, der die Sprache eines Schiffes verstand. Er trank gern, aber nur gute Tropfen. Er aß gern, aber nur gute Dinge. Er stahl, wo er nur stehlen konnte. Er machte Nebengeschäfte, mit wem er nur konnte und auf wessen Kosten er nur konnte. Im Übrigen war ihm alles sehr gleichgültig und er belästigte die Mannschaft persönlich nur wenig. Er belästigte sie auf dem Umwege über die Offiziere und die Ingenieure. Die Ingenieure hätten auf Schiffen, die nicht verrückt waren, sondern normal, nicht einmal als Öler arbeiten können. Wie war es nur möglich, dass Eurike eine Mannschaft bekam und eine Mannschaft halten konnte? Wie war es möglich, dass sie aus einem spanischen Hafen, aus diesem Lande des Sonnenscheins, ausfahren konnte mit voller Mannschaft? Da war ein Geheimnis verborgen. Sie war doch nicht etwa gar ein... Aber vielleicht doch. Vielleicht war sie doch ein Totenschiff. Da ist es endlich heraus. Ein Totenschiff. Verflucht nochmal, o Sperlingsschwänze und Fischflossen. Jawohl, sie ist ein Totenschiff. Aber dass ich das nicht gleich auf den ersten Hieb gemerkt habe. Ich döste eben. Richtig. Da ist kein Zweifel mehr. Aber da war wieder etwas anderes herum, dass es auch nicht sein mochte. Da ist ein Geheimnis dahinter. Mich soll doch gleich ein Eisbär am Hintern kratzen, wenn ich das nicht rauskriege, was mit dem Eimer los ist. Nun endlich hatte sie sich doch entschlossen zu gehen. Freiwillig und gutwillig zu gehen. Ich hatte sie unterschätzt. Sie war wasserscheu aus guten Gründen. Der Skipper war ein Esel, yes, Sir, er war ein Esel. Eurike war viel klüger als ihr Kapitän. Sie brauchte überhaupt keinen Kapitän, das erkannte ich jetzt. Sie war wie ein gutes, altes Rassepferd, das man allein gehen lassen muss, wenn es den richtigen Weg gehen soll. Ein Kapitän braucht nur ein gestempeltes und unterschriebenes Zeugnis vorzulegen, dass er ein Examen bestanden hat, und gleich wird ihm ein Eimer anvertraut und noch dazu ein so delikater, wie die Eurike einer ist. Gebt einem erfahrenen Deckarbeiter den Lohn, den der Skipper bekommt, und er wird einen Eimer wie die Eurike besser über den Froschteich bringen als ein konzessionierter Kapitän, der nichts weiter tut, als den ganzen lieben langen Tag herumzulaufen und darüber nachzudenken, wie und wo er die Kost für die Mannschaft noch etwas mehr beschneiden könnte, um für die Kompanie und für seine Tasche noch einen Nickel extra herauszuschinden. Strömung und Wind waren gegen die Eurike auf dem Wege, den zu gehen der Skipper sie zu zwingen suchte. Ein so delikates Weibchen darf man nicht zwingen, wie und wohin sie gehen soll. Dabei kann sie nur auf Abwege geraten. Der Lotse war nicht zu tadeln. Der Lotse kennt seinen Hafen gut, aber er kennt nicht das Schiff. Dieser Skipper aber kannte das Schiff noch viel weniger. Sie kroch quietschend an dem Kai entlang und ich musste jetzt die Beine hochziehen, sonst hätte sie die mitgenommen. Und so sehr versessen darauf, meine Beine nach Marokko zu schicken, während ich in Portugal blieb, war ich denn doch nicht. Achtern strampelte sie mit der Quirlflosse und hier an den Seiten spuckte und pisste sie wie besessen, als ob sie wer weiß wie viel gesoffen hätte und als ob sie es wer weiß wie schwer hätte, auf den Weg zu kommen, ohne die Laternenpfähle umzureißen. Endlich glückte es dem Skipper vom Kai klarzukommen. Aber ich war überzeugt, dass es die Eurike war, die einsah, dass sie sich nun um sich selber zu bekümmern habe, wenn sie mit heiler Haut davonkommen wollte. Vielleicht auch gedachte sie, ihrem Eigentümer ein paar Eimer Farbe zu sparen. Je näher sie kam, desto unerträglicher wurde ihr Aussehen. Und es kam mir der Gedanke, wenn jetzt der Henker hinter mir her wäre mit der offenen Schlinge und ich könnte ihm entwischen allein nur dadurch, dass ich auf der Eurike anmustere, ich würde die Schlinge vorziehen und zu dem Henker sagen, »Lieber Freund, nehmen Sie mich und machen Sie ja recht rasch, damit ich vor dieser Nagelkiste bewahrt bleibe.« Denn jetzt sah ich etwas, was schlimmer war als alles, was ich je in dieser Hinsicht erblickt habe.